طيب، الحمد لله رب العالمين. تكلمنا المرة الماضية عن بدء الوحي، عن بدء الوحي، وقلنا سنتكلم اليوم عن أنواع الوحي بإذن الله تعالى. الوحي ما هو وما أنواع الوحي؟ Wir haben voriges Mal über die Offenbarung gesprochen. Das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم als er offenbart worden ist in Ghar Hira und so weiter. Das haben wir alles erklärt. Heute wollen wir sprechen über die Arten von Offenbarung. Das wird, ist die Offenbarung nur, dass Jibril alaihi salam zum Propheten kommt, oder gibt es andere Arten von Offenbarung? Al-Wahi, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum, nicht vergessen. Al-Wahi. الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع، الإعلام الخفي السريع. وفي الشرع هو إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. وقد يعرف بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين أنه من عند الله سبحانه وتعالى، أو ما أنزله الله على أنبيائه وعرفهم به من أنبياء من أنباء الغيب والشرائع، كله قد يعرف به الوحي. الوحي إذن هو إعلام خفي سريع بواسطة أو بغير واسطة، بإشارة أو كتابة أو رسالة أعم من ذلك، أو إلهام غريزي. وهذا يدخل فيه الوحي للأنبياء ولغيرهم، إن هو شيء خفي وفيه إعلام، فيه معلومة بشيء خفي وبسريع تأتي في قلب الإنسان، فقد يكون ذلك وحيا للأنبياء وحيا لغيره. أما في الشرع فهو إعلام الله الأنبياء والرسل بما يريد أن يبلغهم من شرع أو كتاب أو شرائع إلى غير ذلك، أو هو الذي أنزله الله. يعني هو هذا باعتبار هناك باعتبار الموحى إليه، وباعتبار الموحي، وباعتبار الموحى به. فذلك هذه المسألة بارك الله فيكم عرفان يجده الشخص في قلبه مع أو في نفسه مع اليقين أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وما أنزله الله على أنبيائه. بارك الله فيكم، الوحي تقدم ذلك دي أوفنباغ دي أنجيبو دسس الإعلام، das bedeutet eine Information versteckt und schnell. Eine Person, eine Information, die versteckt, schnell eingegeben wird. Das kann durch ein Zeichen sein, durch Schrift sein, durch Botschaft sein, durch eine Eingebung, ein Gefühl. Das ist jetzt sprachlich. Das ist sprachlich. Aber in der Religion, das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten und Gesandten etwas verkündigt von der Religion oder vom Buch, von Schrift. Oder das ist, was man von Erkenntnis mit Sicherheit oder mit Gewissheit bekommt im Herzen, dass dies von Allah ist. Oder das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten herabgesandt hat, und er hat ihnen von den Verborgenen erzählt und von den Normen der Religion. Das heißt allgemein, barakallahu fikum, al-wahi, das ist Erkenntnis, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten, dem Gesandten gibt. Es kann auch als Eingebung verstanden werden. Und das ist nicht unbedingt jetzt für Propheten. Aber Al-Wahi, Offenbarung, das ist nur für die Propheten. Für andere geht nicht. Al-Wahi يحتاج إلى مسألتين أو يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو وجود الموحي، يعني الذي يوحي، وهو الله سبحانه وتعالى، ووجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري لا ينكره أحد، أمر فطري أصلا ولا يجوز لأحد أن ينكره، ولكن بعض الناس حتى أنكره. الثاني وجود نفس بشرية تقبل هذا الوحي، تقبل هذا الوحي وتبلغ هذا الوحي، وهذا طبعا موجود، الله سبحانه وتعالى موجود، والأنبياء خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوحى إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا لاستقبال هذا الوحي، ولصفاته ولأخلاقه صلى الله عليه وسلم أمر واضح أنه يستقبل مثل هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى له. ولكن هناك للوحي أقسام، الوحي الشرعي له أقسام سنتكلم عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم في دي فنباغونك بغوهم فيها زواي تيمن دي فيشتك سنت إرسما إس موس يما دم جيبن دي أوفنباغت und es muss auch oder es muss jemanden geben, der offenbart, und es muss auch jemanden geben, der diese Offenbarung bekommt und annimmt. Derjenige, der offenbart, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der diese Offenbarung annimmt, ist ein Mensch, und dieser Mensch ist ein Prophet oder ein Gesandter. Und in unserer Religion, derjenige, der offenbart hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala, und derjenige, der das empfangen hat, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Offenbarung kam in verschiedenen Arten, und das werden wir inshallah erzählen und erklären. Al-Wahy al-Shar'i lahu aqsam kathira, minha awwalan barakallahu fikum al-Wahy al-Jali, al-Wahy al-Jali وهو عبر جبريل عليه السلام، هو إعلام الله أنبياءه بواسطة جبريل عليه السلام. يعني جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي ويبلغه أمر الله سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام كان يأتي في ثلاث حالات، إما بالصفة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين وقال له 600 جناح وقد سد الأفق، أو يأتي جبريل عليه السلام بصورة رجل قريب من دحية الكلبي، أو بصورة أعرابي، رجل أعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأمر الدين، أو أن يأتي جبريل بصورته الملكية، الملكية بحيث أنه ما يرى، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتجف ويعرق صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أوحى الله سبحانه وتعالى أتاني جبريل وأخبرني بكذا وكذا وكذا. إذن هذه الصورة الأولى والتي تسمى الوحي الجلي. بارك الله فيكم. دي أوفنباغون هات فشيدنة أرتن. دي أست أرت دافون دي إست ناتوليك دس دويتليكست دافون. Und zwar, dass Jibril عليه السلام von Allah سبحانه وتعالى gesandt wird, damit Jibril عليه السلام dem Propheten etwas verkündigt. Und Jibril عليه السلام kam zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم in drei Arten oder in drei Weisen. Entweder kam Jibril a.s. mit seinen Eigenschaften der Schöpfung, das wird wie er geschaffen worden war und ist. Und der Prophet Muhammad a.s. hat ihn nur zweimal in dieser Art und Weise gesehen. Der Prophet hat davon erzählt, der hat gesagt, ich habe Jibril gesehen, und er hat 600 Flügel, und man konnte nur Jibril in Horizont sehen, nur Jibril. So groß ist Jibril alayhi salam. Der Prophet hat ihn nur zweimal gesehen. Zweitens, Jibril alayhi salam kam manchmal zum Propheten als Mensch, als einer, der nicht bekannt war zwischen Sahaba, oder manchmal kam er zu ihm in einer Art und Weise, Ähnlich wie ein Gefährte von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ist Dihya al-Kalbi. Drittens, Jibril alaihi salam kam manchmal in der englischen, das wird Engel von Engel, ja, von der englischen Art und Weise. Das heißt, man könnte ihn nicht sehen, der kam so schnell zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm etwas verkündigt und offenbart und man hat nicht gesehen, nicht gemerkt, nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann ist Jibril alaihi salam weg. Und das war natürlich die stärkste Art, weil das sehr schwer für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, als Jibril in dieser Art zu ihm gekommen ist. Das ist Barakallahu fikum, das Erste. Das ist das Erste. Das wird Jibril alaihi salam kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagt ihm etwas. الثاني النوع الثاني من الوحي تكليم الله لنبيه من وراء حجاب إما يقظة أو مناما إما يقظة أو مناما. أما اليقظة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب. أو في المنام حديث أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وقال أتاني ربي في أحسن صورة وقال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. إذا بارك الله فيكم تكليم الله سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إما من وراء حجاب يقظة أو نوما أو في المنام وهذا كله وحي وهذا كله وحي. Zweitens بارك الله فيكم dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten spricht. Natürlich hinter einem Vorhang. Das wird der Prophet kann ihn nicht sehen. Und hier, Beispiel dafür ist, als Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, in der Himmelreise, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihm gesprochen und er hat ihn verpflichtet zu beten. Für ihn und seine Nation. Oder im Schlaf. Das war in Wachsein. Oder im Schlaf, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten spricht im Schlaf. Wie zum Beispiel das Hadith von Ibn Abbas, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala kam zu mir im Traum und er hat mir gesagt, weißt du, über welche Thema die obere Al-Mala'u al-A'la die obere Schicht diskutiert, das wird die Leute, die im Himmel sind, diskutieren. Das sind Barakallahu fikum, jetzt, das ist die zweite Art. An-Naw' al-Thalith, Barakallahu fikum, huwa al-Ilham. Al-Ilham. Wa huwa ilmun yulqihi Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi nabihi 'inda al-ijtihad fi masail al-din. 'Inda al-ijtihad fi masail al-din. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلهمه الله سبحانه وتعالى ذلك. Drittens, بارك الله فيكم, das ist die Eingebung. Allah سبحانه وتعالى gibt dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم etwas ein, dass er etwas sagt in der Religion. Und das ist die dritte Art. النوع الرابع, القذف في القلب. القذف في القلب. إما جبريل يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء, أو الله سبحانه وتعالى يجعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. Viertens, بارك الله فيكم, dass Allah سبحانه وتعالى etwas im Herzen des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gibt, eingibt. Entweder Allah سبحانه وتعالى oder Jibril عليه السلام. Oder Jibril عليه السلام. Wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, Jibril hat in meinem Herzen etwas eingegeben und er hat erzählt. Oder Allah سبحانه وتعالى macht das. Fünftens, Träume vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam träumt, dann ist das Eingebung. Dann ist das Eingebung. Das ist Offenbarung, Entschuldigung. Und das kennen wir, weil wir voriges Mal darüber gesprochen haben. Das heißt, das Erste, was von Offenbarung angefangen war, das Erste von der Offenbarung war, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geträumt hat und alles, was er geträumt hat, kam so, wie er das geträumt hat. هذه أنواع الوحي. خمسة, نعم. الرؤية في المنام. خامس، إذا مرة أخرى الوحي الجلي عبر جبريل عليه السلام أن يكلم الله سبحانه وتعالى النبي في المنام أو في اليقظة، أن يقذف في قلبه إما جبريل أو الله سبحانه وتعالى الإلهام والرؤية في المنام. خمسة، بارك الله فيكم. نخمل دي فنف دي دي ترويمة فم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم دي أنجيبونج إم هيرتسن مثل جبريل عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى جيب دم قفيد محمد صلى الله عليه وسلم صفوت أين إن زين هيرتسن dass Jibril alayhi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt in diesen drei Weisen, was ich erzählt habe, und dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten spricht, entweder im Wachsein oder im Traum. Das sind die Arten davon. Natürlich, wir Muslime, wir glauben hundertprozentig, wir glauben hundertprozentig daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Es gibt manche, die wollten das nicht glauben. Haben gesagt, ach, das stimmt nicht, das könnte eine Art Illusion sein, dass der Prophet sich sozusagen eingebildet hat. Ja, wie könnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich doch etwas einbilden, was keiner in Mekka gekannt hat? Und dass er erzählt von bestimmten Sachen, die kein Mensch in seiner Zeit gewusst hat. Wie? Deshalb, ich meine, diese Sachen, dass man versucht nur, der Prophet sallam, schlecht darzustellen oder als Lügner zu stellen, das hat man nicht geschafft früher und das wird man auch, inshallah, in dieser Zeit auch nicht schaffen. Ja, barakallahu fikum minhum man qal hada wahi nafsi, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwar mithal hadhihi al-umur wa a'taqad anna wahi wa saddaq nafsahu fa qal ana nabi wa qal hada wahi. Faqat aradu an yudhiru an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi madhar al-kadhdhab. Walakin naqul lahum haula. نقول لهم لهؤلاء طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أنتم زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تصور هذه المسائل طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمور ما كان يعرفها أحد في زمانه فلو كانت تصورا يجب أن يكون سمعها من أحد أو أنه مثلا أحد تكلم حول الموضوع ولكن لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء قبله بحذافيرها وأن يتكلم في أمور علمية بحذافيرها وأن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا لا أعرف أحد في زمانه هذا إن كان يدل فإنه يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى بعضهم قال يمكن النبي صلى الله عليه وسلم صرع فلما كان يصرع فهذا هو الوحي فنقول لهم لهؤلاء مرة أخرى نقول لهم المصروع يكون تعب جسديا تعب جسديا ويتعب عقليا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بقوته وبسرعة بديهته وبعقله صلى الله عليه وعلى وسلم ولو كان عنده مثل هذا الشيء أول من كان اتهمه بذلك لكان مشركو قريش ولكن حتى هم اتهموا فذلك بعض الناس يريد أن يصور بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أوحي إليه يقول ما هو الدليل على أنه أوحي الدليل كتاب الله سبحانه وتعالى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمور لم يسبق إليها الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الكذب بعض الكتب توزع في الكنائس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الإسلام يقول تعلم الإسلام من النصارى واليهود لما كان يتاجر ولما كان في الشام النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي راحوا للشام مرة يعني مرة واحدة جمع علم اليهود وعلم النصارى سبحان الله بل الكذب الأكبر قالوا أنه كان في مكة نصارى وكان في مكة يهود وتعلم منهم وطبعا هذه كذبة لأنه ما كان في مكة يهود ونصارى بارك الله فيكم في شون gesagt habe ich meine manche wollten nur den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Lügner darstellen deshalb haben sie gesagt ja die waren Illusionen andere haben gesagt der hat Epilepsie wie Epilepsie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so stark dass das jeder gewusst hat dass er kein kranker Mann war dann haben manche anderen haben etwas gesagt haben gesagt ja der hat das von Christen gelernt was er gesagt hat okay ich meine wie könnte er das von Christen lernen damit sie diese Lüge weiter bestätigen, haben sie gesagt, ah, Es gab Christen in Mekka, aber wir wissen, es gab weder Christen in Mekka noch Juden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Damaskus, in Syrien nur einmal. Und der war nicht immer, der war nicht 50.000 Mal dort. Sagt, man kann das nicht sagen. Barakallahu fikum, wa jazakumullah khair. Also aufpassen, man wird immer versuchen, man wird immer versuchen, barakallahu fikum, sozusagen den Islam in falschen Licht zu bringen, damit man sagt, ach, diese Religion ist nicht wahrhaftig oder diese Religion ist nicht die Religion der Wahrheit. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben im Koran für jede Frage eine Antwort und wir haben in der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für jede Frage eine Antwort. Und diese Sachen, was die Leute behauptet haben damals und was manche heute behaupten, die sind alle Lügen. Und das ist das Gleiche, was wir heute erleben als Muslime, dass man über uns Lügen verbreitet und dass man sozusagen den Islam falsch darstellen möchte, weil die Gegner des Islam und die Islamhasser das nicht zulassen, dass die Leute die Wahrheit des Islam anerkennen und dass sie zum Islam kommen. Sabarakallahu fikum, das ist nur eine Sache, die zusätzlich ist für den Unterricht, was wir voriges Mal gemacht haben. هذا يعني بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ثم فتر الوحي انقطع الوحي فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم أتاه جبريل مرة أخرى وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة المدثر المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فكانت أول آيات نزلت بعد فترة الوحي بعد فترة الوحي وجابر بن عبد الله حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه حتى أويت على الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله يا أيها المدثر يا أيها المدثر بارك الله فيكم فيرند بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فيرند بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gesucht hat in diesen 40 Tagen ungefähr in denen Jibril عليه السلام zu ihm nicht mehr gekommen ist während er neben Ghar Hira war auf dem Berg dann hat er ein Geräusch gehört eine Stimme gehört er hat geguckt dann war der Engel Gabriel der saß zwischen Erde und Himmel und der sagte der hat ihn gesehen dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzen geblieben auf dem Boden und ist er sofort zu Khadija zurückgekehrt und als er reingekommen ist, der hat gesagt, bedeckt mich, weil es kalt war, bedeckt mich, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Mudathir oder Ayat von Surat Al-Mudathir herabgesandt, ja ayyuha Al-Mudathir, ja ayyuha Al-Mudathir, o du Bedeckter, erhebe dich und warne und so weiter. Das war natürlich nach dieser Zeit Barakallahu fikum von. Und manche Gelehrten haben, بعض العلماء قال أول ما نزل كانت سورة الضحى ولكن يا أخوة لا يوجد دليل على أنها سورة الضحى التي نزلت مباشرة بعد فترة الوحي وإنما هي من أوائل السور التي نزلت من أوائل السور التي نزلت وليس هي السورة الأولى لماذا؟ لأن البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض و ما كان الوحي قد أتاه لليلتين أو ثلاثة فأتته امرأة وقالت له هي مرت أبو لهب امرأة أبو لهب أم جميل قالت له أرجو أن يكون شيطانك قد تركك يعني قصد جبريل عليه السلام لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة أو قريبك يعني ما أتاك أو ما هو عندك فأنزل الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذن سورة الضحى ليست الأولى التي نزلت بعد فترة الوحي، ولكن والله تعالى على علم أن الراجح هي سورة المدثر، أنها المدثر. فذلك يقول أهل العلم أن النبي نبئ صلى الله عليه وسلم أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر، يعني هكذا بدأت الرسالة، أنه قم فأنذر وبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ الكلام حول أطوار الدعوة إلى الإسلام، أطوار الدعوة إلى الإسلام. بارك الله فيكم. من شكل يتنا من جزاك دس تي أست سورة دي هرب كزنت فودن إست و الضحى أبا دس كمان نيش بشتيتجن الضحى وار فون دين أستن سورن دي هرب كزنت فودن زنت أبا دا كمان نيش ساقن دي أستن. Ist Jibril a.s. ungefähr 40 Tage nicht mehr gekommen, und dann kam er wieder nach 40 Tagen, und er hat Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Muddathir herabgesandt. Al-Duha kam auch von den ersten Suren, und das hat eine Geschichte. Al-Bukhari hat das erwähnt. Al-Bukhari erwähnt diese Geschichte. Und Muhammad s.a.w. war krank 2-3 Tage, und der konnte nicht richtig beten, der hat nicht richtig nicht in der Nacht gebetet. Dann kam zu ihm die Frau von Abu Lahab, von seinem Onkel, da hat sie gesagt, was ist los mit dir? Dein Shaitan, die meinte Jibril, der kommt zu dir nicht mehr. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى تَجَدْ سُورَةَ الضُّحَى. Das war Barakallahu fikum, nur damit man weiß, dass der Prophet Muhammad s.a.w. zum Propheten erklärt worden ist, als er Iqra bekommen hat, offenbart worden ist, und dass der Prophet befohlen wurde, dass er die Religion dann anfängt zu verkünden, indem Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, Ya ayyuhal Muddathir, Surat al-Muddathir. Das nächste Mal, bi'idhni ta'ala barakallahu fikum, fangen wir an mit der Phasen, des Aufrufes zum Islam. Also wie hat das angefangen? Wie hat der Prophet Muhammad zum Islam aufgerufen? Das machen wir das nächste Mal bei Ibn Ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallimu kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wir treffen uns morgen bei Ibn Ta'ala nach Salat al-Maghrib zum Aqidah-Unterricht. Wir machen weiter mit dem zweiten Kapitel von Kitab al-Tawhid. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.